WDR 5 Erlebte Geschichten. Christa Mewes, 1925 in Neumünster geboren, studierte ab 1945 in Breslau, heiratete früh, bekam zwei Töchter und wurde 1960 Kinder- und Jugendpsychotherapeutin. Sie stürzte sich in wissenschaftliche Arbeiten, schrieb einen Bestseller nach dem anderen und wurde Ende der 60er und in den 70er Jahren für viele ihrer Aussagen angefeindet. Zeit ihres Lebens, sie wird am Mittwoch 90 Jahre alt, sah sie sich massiver Kritik ausgesetzt. Aber sie blieb bei ihrer Haltung und verteidigte sie zäh. Eine verdrehte Ideologie der Familienpolitik wird ihr auch heute noch vorgeworfen, gar Frauenfeindlichkeit. Sie wiederum macht eine falsch verstandene moderne Lebensweise verantwortlich für die Schwächung der Mutter-Kind-Beziehung und den Geburtenrückgang. Die Mutter gehört zum Kind, ist ihr Credo. Ich war im Krieg 14 Jahre alt, als er begann. Und zunächst schien es für uns, außer dass wir fortgesetzt Alarm hatten, denn ich lebte ja in Schleswig-Holstein, in Neumünster stand mein Elternhaus. Und wir waren gewissermaßen eine Vorstadt des Kriegshafens Kiel. Und dadurch waren wir von vornherein immer schon sehr gefährdet gegen Luftangriffe, die aber zunächst einmal uns gar nicht betrafen, sondern eben den Kriegshafen. Und so war für uns die Zeit zuerst eigentlich nur abenteuerlich, denn wir wurden dann evakuiert. Wir wurden als Kinder, als Jugendliche dann in die Ostbereiche geschickt als Kinderlandverschickung, wo wir über ein Jahr gewesen sind. Auf diese Weise habe ich den gesamten Osten Deutschlands sehr hübsch kennengelernt, mit wenig Schule und viel, viel Erlebnissen ringsum. Für ein 14-jähriges Mädchen, bis er 16 wieder heimkommt, ist das eine wunderschöne Zeit. Von da an wurde es dann sehr schlimm, weil eben auch bei uns Bomben fielen. Als erstes fiel eine rotierende Brandbombe in unser Dach und wurde aber wieder aufgebaut, weil es kein großer Angriff auf Neumünster war. Dann aber kam 1944 und das waren dann meine schrecklichsten Erlebnisse, die Großangriffe auf Neumünster auch, die eine Industriestadt war, wo dann auch eine Luftmine unmittelbar neben unserem Haus einen riesigen Krater machte und gleichzeitig das Haus also völlig unbewohnbar machte und uns verscheuchte. Und nach diesem Großangriff im November 1944 rannte ich durch die Straße, weil ein wenig Häuser weiter rechts wohnten meine allerliebsten Freundinnen, mit denen ich auch Abitur gemacht hatte. Und dieses Haus dort war dann völlig zerstört, das Dach lag auf der Erde und wir hörten nur Klopfzeichen. Und das waren die schrecklichsten Stunden auch meines Lebens, ob es möglich wäre, diese Menschen da noch herauszuholen. Wir schrien und riefen und es kam auch wirklich dann ein Trupp von Soldaten und wir hatten uns schon eingedeckt mit Schaufeln und wer weiß was. Und wir schaufelten und schaufelten, nicht? Und dann fanden wir sie und sie waren alle tot, nicht? Sie waren eben 18, so wie ich, mit ihren zerstörten Köpfen, die Arme noch über die Köpfe erhoben, nicht in dieser Pose, die dann wurden sie nebeneinander gelegt mit ihren Eltern, mit der kleinen Schwester. Das war eigentlich das schrecklichste Erlebnis meines Lebens im Krieg. Und danach, waren dann auch evakuiert, wir konnten da ja auch gar nicht mehr wohnen, gingen aufs Land zu irgendwelchen Leuten, die uns lieb aufnahmen. Aber dann wurden wir eben, und das ist, glaube ich, überhaupt nicht bekannt, jedenfalls nicht hinreichend bekannt, wurde der Jahrgang 1925 von Mädchen mit Stellungsbefehl zum Militär eingezogen. Und ich sehe noch uns sitzen in diesem Kämmerlein da, evakuiert irgendwo, mit ratlos, mit dieser Fürchterlichkeit. Wir waren ja dann auch schon Studenten. Ich hatte dann schon Abitur gemacht. Das war noch alles möglich gewesen, nicht? Aber jetzt eben zum Militär eingezogen zu werden, das war in dieser Situation, in der wir schon aus dem Tod kamen, dieses Großbombenkrieges mit mehr als 1000 Toten in dieser Industriestadt, zum Militär zu müssen. Es war für uns die Bescheinigung zum Tod. Und so sind wir da auch dann hingegangen, immer nur weinend. Meine Mutter mit einem Pferdewagen zu dieser Station, mit einer Kargenhabe, die wir dann noch so gerettet hatten. Und dann eben zur Ausbildung als Flakwaffenhelferin in der Kaserne Rendsburg in Schleswig-Holstein, wo wir nun also mit einigen tausend Mädchen dieses Jahrgangs nun ausgebildet wurden an dem Gewehr und an der Pistole. Die nächsten Schrecken dieses Erlebnisses kamen dann im Januar 1945, wurden wir in einem Trupp, einem soldatischen Trupp, zur Bahn transportiert. Da hieß es dann, mit frohem Mut und gutem Sinn, Flakwaffenhelferin, so sangen wir. So sollten wir singen. Ich sang aber nicht mit. Ich hatte auch hier wieder eine Entscheidung treffen müssen. Man hatte uns als Studenten angetragen, wenn wir Offizierinnen werden würden, würden wir in der Heimat bleiben. Wenn wir aber uns verweigerten, Offizierinnen zu werden, müssten wir an die Front. Und so wurden wir also zu 10 Mädchen immer auf einen Holzbänken in einem Zug jetzt an die Front transportiert. Und dieses zweite schreckliche Erlebnis ist der Abschied von meinen Eltern. Mein Vater war Künstler, der hatte einen wundervollen schwarzen Vollbart. Und ich liebte ihn sehr. Und er stand da und guckte zu uns hinauf, die wir da an den Fenstern hingen. Und die Tränen, es war ja im Januar und es war sehr kalt, die Tränen liefen ihm immer in den Bart und blieben da eben als frierende Tropfen hängen. Das war für mich so ungeheuerlich. Dieser weinende Vater, der es nicht ertragen kann, dass sein kleines Mädchen, das er sehr liebte, ich war seine einzige Tochter, hier nun in den Tod geschickt wurde von diesem Dämon. Für uns war das nicht der Führer, irgendein Glücksbringer oder dergleichen mehr, ja, jedenfalls schon lange nicht mehr. Dann unsere Front war schrecklicherweise eine Flakwaffenstellung zwischen Buna und Leuna. Das waren die letzten Benzinwerke Deutschlands. Die waren bisher noch nicht angegriffen worden, weil sie ja schon im Westen noch genug Benzinwerke hatten, die hatten sich jetzt aber alle schon zerbombt. Und so war jetzt der Plan überhaupt, diese beiden Werke und damit den letzten Widerstand 1945 im allerletzten Kriegsjahr, während die Front schon auf die Elbe zurückt, vom Osten, die Russen und die Alliierten ja längst gelandet waren. Nicht, also wir saßen also hier schon in einer militärischen Zange. Und jetzt kamen wir in eine Flakwaffenstellung mit 12 Wahnsinnsgeschützen. Die waren 12,8, also im Durchmesser. Das heißt, sie machten einen Höllenlärm und schossen mit einem Höllenlärm in die Luft, sodass ich immer noch denke, es ist eigentlich ein Wunder, dass ich keinen Hörschaden davon getragen habe. Vielleicht war es nicht lang genug. Es waren ja nur einige Monate, die wir in dieser Hölle saßen. Aber es war dann eine Hölle und es wurde eine Hölle, in welchen Funktionen wir auch saßen. Denn nun waren wir das Angriffsziel. Und ich hatte dann so eine Funktion, dass ich am Ticker saß und dem Kommandeur mitteilen musste auf einer Karte, wie jetzt die Angriffe, die anstürmenden feindlichen Flugzeuge herankämen. Und dann saß man dann immer da, die rote Ente hieß es dann, und tickte die Massen für jede rote Ente, galten 100 Flugzeuge, tickte man dann von der deutschen Bucht hereinkommend. Immer wieder blieben sie nicht etwa nur im Rheinland, sondern sie fuhren nach Sachsen. Und die schrecklichste Nacht war ja dann die, wir waren in der Gegend von Halle, Buna und Leuna, die es ja heute auch noch gibt. Und es wurde bis auf den Grund zerstört, aber in immer wiederkommenden. Es waren dann noch einige Schornsteine, die rauchten. Nicht? Sie kamen gewissermaßen Nacht für Nacht. Und dann kamen sie auch noch nach Dresden. Diese Erfahrung, wir sind dem Tod ausgeliefert und müssen hier in dieser Weise sterben, war ein ganz furchtbares Erlebnis für mich. Dann wurde immer so Truppenbetreuung gemacht, da sollte man dann immer irgendwelche hübschen Geschichten mitmachen und wurden davon abgelenkt. Das habe ich auch nie mitgemacht, sondern ich schaute immer nur, wie man von dieser Station aus eventuell doch nach Hause kam. Und das passierte dann auch. Es kam die Situation, dass ich eben an meinem Ticker saß. Es war vielleicht eine etwas besondere Funktion, zu der man mich da beordert hatte. Und der Kommandeur die Nachricht bekam, er hätte das weibliche Personal zu beurlauben. Und ich wartete, das war natürlich auch wieder in der Nacht, wartete zum Tag beim nächsten Appell, den wir ja hatten, dass er das mitteilen würde. Er tat es aber nicht. Er teilte uns es nicht mit und ich trat vor und sagte, Herr Kommandeur, Sie haben die Nachricht bekommen, ich war dabei, Sie haben uns zu beurlauben. Da sagte er, das hat keinen Zweck mehr, Mädchen. Nicht, wir werden die Geschütze jetzt auf Erdbeschuss stellen. Wir hatten nicht einen einzigen abgeschossen, keinen einzigen, denn unsere Geschwindigkeit war der Geschwindigkeit dort oben den Flugzeugen nicht gemäß. Wir ballerten gewissermaßen in die Luft mit einem ungeheuerlichen Getöse. Es wurde uns also gesagt, es würde auf Erdbeschuss gestellt und dann würde die V2 kommen und dann wäre der Sieg unser. Also bis zum letzten Augenblick, angesichts der Tatsache, dass der Feind schon zu hören war mit seinem Donner, wenn es bei uns irgendwann mal vor lauter Trümmern und Rauch und still war, konnte man schon den Kanonendonner, die waren schon in der Nähe der Elbe, die Russen, nicht? Und das war natürlich immerhin eine humanitäre Maßnahme, jetzt die Mädchen entlassen zu wollen. Wir haben dann einen Erlaubnisschein bekommen. Das ist auch ein Dokument, das ich bewahrt habe, an meiner Brust getragen habe mit meinem Card d'identité und auch sogar schon ein Berliner Museum gegeben habe, diesen zerfetzten Schein, dass ich zwar beurlaubt, aber immer noch nicht entlassen bin. Das Erstaunliche auch, nicht die Infiltration, die Indoktrination war so stark, dass von diesen 20 Mädchen, die ja aus dem völlig zerstörten Hamburg, nicht, und aus Schleswig-Holstein hier nun zusammengekarrt waren, nur 5 zu mir sich scharten und sagten, dann gehen wir mit dir. Das war für sie sehr wichtig, denn die meisten hatten sich nicht angeguckt, wo wir genau sind und wohin und welche Richtung man laufen müsste. Wenn man nun den Versuch machen müsste, doch wieder, also im April 1945, auf eine Flucht zu gehen mit dem Ziel Heimat. Aber wir haben das wirklich ja wie ein Wunder geschafft. Auch unterwegs haben wir endlose prekäre Situationen erlebt, vor allen Dingen eben Tiefflieger, immer wieder Bombenangriffe, irgendwo, wo wir dann doch in die Nähe eines Bahnhofs kamen und in den Versuch zu machen, irgendwo uns doch einzuschleusen in diese flüchtende Bevölkerung auf der ganzen Linie. Aber wir haben es geschafft. Und irgendwann waren wir wirklich wieder zwar im zerstörten Neumünster und fanden interessanterweise sogar auch meine Freundin und ich, die mit mir also unterwegs war, wir fanden wirklich unsere Eltern noch wieder. Und wir durften sofort wieder anfangen zu studieren, weil sowohl mein Bruder wie ich eben als unbelastet eingeschätzt wurden, sofort. Meine Eltern waren beide Lehrer, eigentlich nur der Not gehorchend. Sie waren beide Künstler. Sie hat das Kunstgewerbe als Fach, waren nicht einmal in der Partei gewesen, was ein Opfer gewesen war für beide. Denn in der Schule war das ganz üblich und der Direktor war immer ein Indoktrinierter, sonst wäre er nicht Direktor gewesen. Und insofern haben sie auch in ihren Schulen immer ein wenig distanzierte Rolle geführt, das nicht ganz einfach war. Denn mein Vater schaffte sich dann auch keinen Rundfunkapparat an. Also Fernsehen war ja weit entfernt, aber es ging alles übers Radio. Und wir als Kinder, nun als 11, 13, mein Bruder war dann ja eben auch schon 14, 15, bevor der Krieg anfing, wir hatten dann die Führerreden nicht gehört. Und dann kamen wir nach Hause und sagten, Vater, so geht das aber nicht weiter. Wir können überhaupt kein Wort mitreden. Die reden nur über die Reden des Führers und wir sitzen da wie doof. Er war Künstler. Es war ihm unangenehm und fremd, dieser Mann. Und das war er ja auch. Er war ein scheußliches Ungeheuer. Meine Lehrerinnen waren in den verliebt. Ich verstand das überhaupt nicht, wenn man sich in dieses schnäuzbärtige, vor sich hinschreiende Ungeheuer, das man da dann doch irgendwo zu sehen kriegte, verlieben konnte. Taten sie aber alle. Nicht, das war wirklich sehr merkwürdig. Jetzt aber zu der Nachkriegszeit. Ich lernte also meinen Mann kennen und wir hatten keine Wohnung. Ich habe 1950 habe ich als verheiratete Frau, die dann also ja schon volle 4 Jahre verheiratet war, eine kleine Wohnung in Uelzen hier zugewiesen bekommen. Bis dahin hatten wir nichts. Wir hatten nur uns. Diese Nachkriegszeit ist für uns als Zeitzeugen überhaupt etwas ganz Eindrucksvolles. Sie hatten ja alle nichts. Sie mussten alle sehen, wie sie zur Universität kamen. Irgendwie meistens zu Fuß oder in irgendeine Straßenbahn reingepresst, weil die dann nachher allmählich wieder fuhren. Aber sie hatten alle einen ganz ungeheuren Mut. Also diese Kraft, eine riesige Todesbedrohung, in der sie alle gewesen waren, jedenfalls meine Jahrgänge, ich und in Hamburg schon ganz und gar. Aus dieser Kraft wuchs eine ungeheuerliche Lebenskraft. Und mein Mann war ja Arzt und dann in der Klinik und hatte da ein kleines Zimmer und da spielte sich dann unser Leben ab. Und dann fiel uns ja auch wieder merkwürdigerweise das Leben zu. Auf einmal war wieder eine Republik, 1949, mit der Geburt meines Kindes bekamen wir plötzlich sogar Geld. 40 Reichsmark waren es wohl zuerst, ja. Ich hatte im Februar meine letzte Examensbefragung und hatte dann das Examen in der Tasche. Und dann wurde meine Tochter also auch unmittelbar darauf geboren. Also am 7. Februar wurde meine Tochter geboren. Ich, im hochschwangeren Zustand habe ich dieses Examen gemacht. Die Situation war so überhaupt gar nicht daran, dass man jetzt berufstätig wurde. Und ich hatte auch nicht die Idee. Ich hatte auch nicht die Idee, ich wollte beruflich etwas leisten. Ich wollte eine wundervolle Familie haben, am liebsten mit 6 Kindern. Das war mein Ideal. Aber die Zeiten wurden ja so schnell nicht gut, nicht? Sodass also mein Mann auch eben, nachdem unsere 2. Tochter geboren war, sagte, aber hör mal, da ist eine solche riesige Spannung bei den Großmächten zwischen Russland, da war ja Stalin noch lebendig, der ist jetzt 54 gestorben, und eben die Amerikaner. Wir wissen ja gar nicht, wann wir auf die Flucht gehen müssen. 2 ist genug. Jeder kann einen auf den Arm nehmen, wenn wir fliehen müssen. Nicht? Und so ist es dann geblieben. Ich habe dann gesagt, gut, ich habe diese beiden süßen Töchter, ich muss zufrieden sein. Dann kam ja bald die ganze Erweiterung unseres Lebens durch das sogenannte Wirtschaftswunder. Und die Arbeit war im Übermaß da. Jeder konnte sehen, wo er packen konnte, konnte er anpacken und tat das auch. Nicht? Und ich hatte eben diese beiden Kinder und der Spielraum für Entscheidungen zwischen Beruf und Familie, den gab es überhaupt nicht. Also ich merkte dann auch, dass meine Kinder wundervoll reüssierten, dass sie also sehr schnell mit Begeisterung in eine recht gute Schule hier gingen. Ich habe ich sehr schnell dann auch die Erfahrung, die ich jetzt mit meinen kleinen Kindern gemacht habe, sehr bewusst, weil ich mich in Hamburg im Studium sehr, sehr intensiv damit beschäftigt hatte, den ganzen Schwerpunkt darauf gelegt hat, wie ist es mit der Kindererziehung. Und dann habe ich mit der Praxis eben schon angefangen, bevor ich dafür noch ein Spezialexamen in der Tasche hatte. Das habe ich dann in Göttingen 1960 gemacht. Aber schon vorher hat mir schon der Pastor immer die Fälle zugeschoben und dann auch schon das Jugendamt die Fälle zugeschoben. Und es war auch erwünscht vom Ausbildungsgang her, dass ich nur genug Praxis hatte, um diese Bescheinigung dann auch wirklich als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin in der Tasche zu haben, und machte dann durch die 60er Jahre hindurch Praxis, während meine Kinder dann im Jugendalter waren und dann auch zwischendurch fröhlich sagten Tschüss Mama und ihren eigenen Weg gingen, ihre eigenen Freunde hatten. Ich hatte Freude schon an diesem Beruf und dieser Arbeit und hatte jetzt auch dann in den 60er Jahren dann schon gelernt, dass die Kinder aber immer schwieriger werden, dass die Kinder in großer Zahl dass ein Bedarf entstand. Während als ich kam, der Bürgermeister sagte, was wollen Sie hier, eine Erziehungsberatungsstelle einrichten? Das brauchen wir nicht. Das können die Leute hier bei uns alle allein. Das sagte er in der Mitte der 60er Jahre schon nicht mehr, sondern der Bedarf wuchs und wuchs. Sie bekamen die Kinder nicht mehr genug durch die Schule. Die Kinder fingen an, unkonzentrierter zu werden. Die Lehrer bekamen immer mehr Disziplinschwierigkeiten. Da war die große Revolution von 69 noch gar nicht begonnen. Die Frauen hatten viel mehr Spielraum. Die Pille war da, 65, ein entscheidender Einschnitt. Und sie gingen eben mehr von ihren Kindern weg. Sie gaben sie hierhin und dahin, manchmal noch die Großmütter, aber auch gar nicht mal so durchgängig. Nicht, da waren dann auch schon Pflegenester, schon im Grunde schon Tagesmütter, die hießen nur damals noch nicht so. Also sie wurden mehr und mehr hin und her geschoben. Und das hatte ich ja nun auch erkannt. Das bekommt den kleinen Kindern nicht. Wenn sie zu viel hin und her geschoben werden, dann kriegen sie eine Bindungsschwäche. Und wenn sie eine Bindungsschwäche kriegen, dann tun sie sich schwer nachher mit der Konzentration in der Schule. ADHS war da schon vorgebildet. Und da begann dann auch mein wissenschaftliches Interesse. Denn das sind eigentlich natürliche Vorgänge. Sie kommen aus den Naturbereichen des Menschen. Wir sind da wirklich nicht viel anders begabt als die Hundemutter, die am besten ihre Welpen so lange im Nest zu halten hat, bis jetzt die Ablösung von der Mutter möglich ist. Sonst wird aus der Welpe kein normaler Hund. Wird ein aggressiver Hund, es wird ein unsozialer Hund. Dieses erkannte ich dann eben auch mit den Biologen, mit denen ich Kontakt nahm, mit Konrad Lorenz zum Beispiel, dem Großen, der mich dann einlud und von mir immer mehr wissen wollte, nicht über die Verhaltensstörungen, denn die Verhaltensstörungen sahen genauso aus wie bei den Zootieren. Die Geisteswissenschaften wurden dann sehr beeinträchtigt davon und Kritik gab es dann bald und wir haben dann auch im Fernsehen gestritten, pro und contra mit der Frau Familienministerin Focke oder dergleichen mehr. Natürlich, wer wollte das hören? Es war so ein wenig, als wolle man an etwas Altem festhalten und das Neue nicht zulassen. Und wir sind auf Neues getrimmt und es ist auch richtig, wir sind auf Fortschritt getrimmt. Eine Frau, die seit Jahrzehnten spaltet, die Psychotherapeutin Christa Mewes, die am Mittwoch 90 Jahre alt wird, heute in der WDR5-Sendereihe Erlebte Geschichten. Eine Sendung von Mela Hatschimschek, Redaktion Mark vom Hofe. Heute in einer Woche an dieser Stelle eine Sängerin, die in den 70er und 80er Jahren als die Frau mit den langen roten Haaren Musikgeschichte geschrieben hat, weil sie den Grand Prix Eurovision für Deutschland gewann und jetzt 70 Jahre alt wird. Katja Epstein, nächsten Sonntag wie gewohnt um 5:05 morgens und 5:06 abends. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.